Zukunft des Staates. Macht per Mausklick. Fördert das Internet die Demokratie? Von Gabor Pahl und Miriam Mörtel. Dem Internet wird vieles nachgesagt. Es mache politische Prozesse transparenter und sorge für eine stärkere öffentliche Kontrolle. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Krise, eine Vertrauenskrise in alle möglichen Institutionen. Ich glaube, da ist nicht nur die Politik von betroffen, aber eben auch die Politik. Und ich glaube, dass ja, man kann mit Hilfe des Internets, zwar nicht nur mit dem Internet, aber mit Hilfe des Internets diese Krise versuchen zu überwinden. Sascha Lobo, Blogger und Werbeagent. Sein Markenzeichen ist die Frisur, der auffallende rote Hahnenkamm. Nach eigenen Aussagen ist er immer online. Auf Twitter folgen ihm 100.000 Nutzer. Das Internet, so wird behauptet und gehofft, stärke die Demokratie, könne mehr Menschen politisch mobilisieren. Ich glaube nicht, dass digitale Medien entscheidend über einen Aufstand. Jeanette Hoffmann, Politologin am Wissenschaftszentrum in Berlin. Markenzeichen, im Internet offenbar keine. Sie führt keinen eigenen Blog und bei Twitter hat sie nur 300 Follower. Aber sie hat schon vor fast 20 Jahren angefangen, den Kulturraum Internet zu erforschen. Zu einer Zeit, als es das Wort Netzpolitik noch gar nicht gab. Das Internet, so lautet ein weiteres Versprechen, relativiere Machtverhältnisse. Die Mächtigen würden stärker kontrolliert, die Bürgerbasis gestärkt. Man nimmt ja immer leicht an, dass das Internet so ein bisschen einen Drall nach links hat, so leicht demokratisierend wirkt, dass das eher anti-autoritär wird. Das ist nach meiner Überzeugung eher nicht so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass das jetzt nicht gerade, ich würde sagen, eine Erweiterung der Demokratie ist. Wenn man sich dieses Instrument anguckt unter dem Gesichtspunkt, wie viele Leute schließt es ein und wie viel aber schließt es auch aus. Verden ist eine unscheinbare norddeutsche Kleinstadt an der Aller, südöstlich von Bremen, umgeben von Pferdekoppeln und Rinderweiden. Doch am Stadtrand befindet sich eine der Schaltzentralen der sogenannten Zivilgesellschaft. Von hier aus werden bundesweite Protestkampagnen gesteuert, zu allen möglichen Anliegen. Für eine Finanztransaktionssteuer, gegen Tierfabriken, für besseren Datenschutz, gegen Stuttgart 21, für eine Wende in der Agrarpolitik, gegen die Kopfpauschale. Organisiert werden diese Kampagnen von Camp Act, einer Organisation, die, so die Selbstbeschreibung, Kampagnen organisiert, bei denen sich Menschen via Internet in aktuelle politische Entscheidungen einmischen. Ja, hier wird gerade ausgebaut, ein neues Stockwerk kommt hier obendrauf. Camp Act ist in den letzten Jahren beträchtlich gewachsen. Vor 2 Jahren hatte Christoph Bautz 5 festangestellte Mitarbeiter. Heute sind es 20. Das scheint zwar immer noch nicht viel, aber im Internet ist die Größe von Betrieben für ihre Wirkung mitunter ziemlich unwichtig. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat noch weniger Mitarbeiter und Camp Act ist noch am Wachsen. Die Büros wurden immer enger und dann haben wir gesagt, wir müssen einfach nach oben raus, müssen aufstocken, was uns mehr Platz bietet, sodass wir hier Büros haben und dann halt auch noch welche in Berlin. Christoph Bautz kennt sich aus mit politischen Kampagnen und sozialen Bewegungen. Vor mehr als 10 Jahren hat er hier im Ökologischen Zentrum von Verden die deutsche Geschäftsstelle von ATTAC mit aufgebaut. 2004 gründete er an gleicher Stelle Camp Act. Und wir schauen immer, was sind Themen, die die Menschen gerade bewegen, wo vielleicht auch gerade ein Skandal entstanden ist und wo man das erreichen kann, wenn viele Bürger sich zusammenschließen, gemeinsam Druck auf die Politik machen. Das greifen wir dann häufig sehr schnell innerhalb von 24 Stunden auf und gehen dann meist raus mit einem Online-Appell und dann aber danach auch mit Protest auf die Straße, um Druck zu machen. Mehr als 500.000 Menschen haben sich bei Camp Act schon auf den Verteiler setzen lassen. Sie bekommen regelmäßig E-Mails mit dem Aufruf, sich an einer Kampagne zu beteiligen. Mal gegen gentechnisch veränderten Mais, mal gegen geplante Antipirateriegesetze. Wer sich vom E-Mail-Appell angesprochen fühlt, klickt auf einen Link, der wiederum zu einer elektronischen Unterschriftenliste führt. So kommen ganz schnell Zehntausende von Unterschriften zusammen. Doch das alleine beeindruckt Politiker noch nicht. 80.000 elektronische Unterschriften sind nur eine flüchtige Zahl. Erst Wenn sie öffentlich sichtbar übergeben werden oder wenn Demonstranten auf die Straße gehen, ist das ein Ereignis, über das auch die Medien berichten. Ich bereite gerade eine Aktion vor, die wir morgen in Berlin haben. Und zwar wollen wir die Unterschriften, die rund inzwischen schon 84.000 Unterschriften unter unserem Online-Appell gegen das Steuerabkommen mit der Schweiz, das wollen wir morgen in Berlin an die Finanzminister der SPD-regierten Länder übergeben. Und ja, da sitze ich gerade dran. Wie weit Camp Act tatsächlich auf diese Weise politische Entscheidungen beeinflusst, ist schwer zu sagen. 2009 hat Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner den Anbau von gentechnisch verändertem Mais, die Sorte Mohn 810, verboten. Bautz ist überzeugt, dass der Druck von Camp Act dabei eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Wir sind da überall aktiv geworden, hatten 50.000 Unterschriften dabei. Wo die Ministerin aufgetreten ist, waren Menschen aus der jeweiligen Region vor Ort mit auf der Straße. Und eben koordiniert über das Internet haben wir es geschafft, da so schnell immer wieder handlungsfähig zu sein. Und hinten wird Camp Act arbeitet oft an 5 bis 6 Kampagnen nebeneinander. Für jede ist ein eigener Campaigner zuständig. Fritz Mieler zum Beispiel. Seine Arbeit besteht darin, zu überlegen, welche Themen drängen sich auf? Wie sollen die Forderungen lauten? Was ist ein guter Zeitpunkt, um in die Öffentlichkeit zu gehen? Und wer wäre für ein spezielles Thema ein guter Bündnispartner? Der BUND? Die Gewerkschaften? Oder ATTAC? Das heißt, wir holen uns ganz viel Fachwissen von anderen Organisationen, bündeln das bei uns, treiben die auch manchmal an und koordinieren uns mit verschiedensten Partnern, um dann bestimmte Termine auch rauszufinden, wann denn jetzt auch eine mediale Aufmerksamkeit da sein könnte. Dass Camp Act auch sehr schnell und schlagkräftig agieren kann, wenn es das Timing erfordert, hat die Organisation nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 unter Beweis gestellt. Keine 48 Stunden nach der Katastrophe kommt es zu einer Telefonkonferenz zwischen Christoph Bautz und 4 Vertretern deutscher Anti-Atom- und Umweltorganisationen. In dieser Telefonkonferenz wurde das Drehbuch entworfen für die Abfolge all der Kundgebungen in den darauffolgenden Tagen. Gerade nach Fukushima war es total wichtig, dass es bestehende Strukturen gab, die ganz schnell reagieren konnten. Dass wir dann uns schnell zusammen telefonieren konnten mit diesen Bündnissen und sagen, okay, was sind die nächsten Schritte? Okay, wir schaffen das diesmal nicht mit einem halben Jahr Vorlauf, 4 Großdemonstrationen zu machen, sondern mit 10 Tagen Vorlauf. So, und ich glaube, das Internet hat enorme Chancen für Protestbewegungen erzeugt. Also in den 80er Jahren wäre es sicherlich nicht denkbar gewesen, innerhalb von 10 Tagen 4 Großdemonstrationen zu organisieren, wo 250.000 Menschen auf die Straße gehen. Also sehr schnell Menschen mobilisieren zu können, das geht viel, viel einfacher und auch kostengünstiger durch das Internet. Und auf der anderen Seite, es braucht weiter den Protest auf der Straße. Allein der Protest im Netz, der ist noch nicht sehr wirkungsmächtig. Camp Act finanziert sich und seine Aktionen aus Spendengeldern sowie aus Zuschüssen von Stiftungen. Das rasche Wachstum der Organisation beweist, dass es an Geld derzeit nicht mangelt. Camp Act steht für eine neue Gruppe von Akteuren, die im Umfeld dieser digitalen Demokratie auch in Zukunft, denke ich, immer wichtiger werden. Christoph Bieber, Politikwissenschaftler am Zentrum für Medien und Interaktivität an der Universität Duisburg-Essen. Sie sind ein Vermittlungsakteur, die eine Plattform anbieten und vor allen Dingen sich um die Entwicklung von Werkzeugen verdient machen, die im Prinzip Gruppen ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung einsetzen können. Solche Akteure, denke ich, wird es in Zukunft immer mehr geben, die relativ nah oder auch weiter entfernt von klassisch politischen Akteuren sich positionieren und die Technologien dieser digitalen Demokratie vorantreiben. Bevor es Camp Act gab, hatte sich in den USA bereits die Plattform Move On gegründet, die allerdings eine große Nähe zur Partei der Demokraten aufweist und auch eindeutig den Präsidentschaftskandidaten Barack Obama unterstützt hat. Mithilfe des Internet lassen sich also offenbar Menschen mobilisieren. Und so ist es, glaubt Christoph Bieber, auch kein Zufall, dass sich die arabischen Revolutionen im Jahr 2011 ereignet haben. Warum passiert das in Zeiten, wo wir 2 oder 3 Jahre Erfahrung haben mit digitalen Medien in einer Ausbaustufe, die eben stark auf Beteiligung aus sind. Warum passiert das in Zeiten sozialer Netzwerke, die sich millionenfach über den Globus aufspannen? Diese Regime waren ja nicht erst seit 5 Jahren dort aktiv, sondern die reichen ja teilweise 30, 40, 50 Jahre zurück, und allein in dieser historischen Perspektive ist das schon mal auffällig. Es ist sicher so, dass die Kommunikation in den sozialen Netzwerken nicht allein verantwortlich sind für die Revolution. Sie haben sicher dazu beigetragen, die Fässer, die schon über einen langen Zeitraum vollgelaufen sind, zum Überlaufen zu bringen. Man konnte ja vielfach lesen, dass die Auffassung besteht, dass soziale Netzwerke wie Facebook, aber auch Dienste wie Twitter die Revolution im Mittleren Osten, im Nahen Osten erst möglich gemacht haben. Ich halte das mit Verlaub wirklich für Quatsch. Meint Jeanette Hofmann. Sie ist auch Gründungsdirektorin des Instituts für Internet und Gesellschaft. Ich glaube, dass Revolutionen und Aufstände immer noch von Menschen gemacht werden und dass Menschen jeweils die Kommunikationsmittel dafür wählen, die ihnen zur Verfügung stehen. Ich glaube nicht, dass digitale Medien entscheidend über einen Aufstand, sondern dass der Unmut der Menschen gegenüber einem Regime hier die entscheidende Rolle spielt. Und deshalb, glaube ich, sollte man die digitalen Medien nicht überbewerten. Zweitens empfinde ich es als sehr stark störend, diese Romantisierung der sozialen Netzwerke, die vollkommen außer Acht lässt, dass diese Dienste und Netze als solche hochgradig ambivalent sind. Sie unterstützen ja nicht nur Leute mit emanzipatorischen Anliegen, sie unterstützen gleichermaßen politische Kräfte, die ihre Bürger kontrollieren und zensieren wollen. Sie sind nicht per se positiv und demokratiefördernd, sie können umgekehrt wirklich auch zur Unterdrückung und zur Kontrolle von Bürgern beitragen. Man nimmt ja immer leicht an, dass das Internet so ein bisschen einen Drall nach links hat, so leicht demokratisierend wirkt, dass das eher anti-autoritär wird, sagt der Blogger Sascha Lobo. Das ist nach meiner Überzeugung eher nicht so. Ich glaube, es gibt eine Ideologie des Internets, aber die ist eher eine technologische Ideologie. Das ist nämlich der Glaube, der dahinter steht, dass mithilfe des Netzes gesellschaftliche Prozesse grundsätzlich verbessert werden. Wie sieht es dann mit anderen Veränderungen aus, die das Internet angeblich bringt? Ermöglicht es tatsächlich, dass sich Bürger ins politische Geschehen einbringen? Um diese Frage zu klären, hat der Bundestag im Jahr 2010 die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ins Leben gerufen. Der Ablauf der heutigen Sitzung ist Ihnen in Form der Tagesordnung allen zugegangen. Berlin, Montag, 23. Januar 2012, 11.15 Uhr. In einem kleinen Sitzungssaal im Paul-Löbe-Haus am südlichen Spreeufer. Hier, direkt neben dem Bundestag mit seiner durchsichtigen Glaskuppel, tagt die Projektgruppe Demokratie und Staat, eine Untergruppe der Internet-Enquete. Thema heute: Bürgerbeteiligung. Die Sitzung ist öffentlich. Die Präsenz der Öffentlichkeit hält sich jedoch in Grenzen. Leider nur ein Zuschauer, twittert das Kommissionsmitglied Alvar Freude zu Beginn der Sitzung. Wenn wir Beteiligung wollen, müssen wir natürlich auch möglichst viel und möglichst früh rausgeben, dass da eine Diskussion stattfindet. Alvar Freude ist Software-Ingenieur und einer der 17 Sachverständigen, die von den Fraktionen in die Internet-Enquete gerufen wurden. Zusätzlich zu den 17 Bundestagsabgeordneten. Die Enquete soll sogenannte Handlungsempfehlungen für den Bundestag ausarbeiten. Beispielsweise zum Thema Urheberrecht im Internet, zum Datenschutz, zur Medienkompetenz oder eben, wie in dieser Projektgruppe, zum Verhältnis von Internet, Staat und Demokratie. Ich glaube, auch ohne, dass man die Umfragewerte des Ansehens der Politik beguckt, merkt man, bei vielen Menschen eine zunehmende Entfremdung. Und die entscheidende Frage ist ja, woran liegt das eigentlich? Bürger gehen heute seltener zur Wahl als früher. Eine Forsa-Umfrage zeigt, dass viele Bürger das Vertrauen in die Politik und den Einfluss von Wahlen verloren haben. Mehr als ein Drittel glaubt sogar, dass Wahlen für die Richtung der Politik bedeutungslos sind. Wie kann die Politik darauf reagieren und die Bürger besser in politische Prozesse einbinden? Bietet das Internet die Lösung? Die Enquete-Kommission hat sich vorgenommen, diese Frage nicht nur zu diskutieren. Das Gremium versucht auch, das Experiment Bürgerbeteiligung im Netz am eigenen Beispiel zu wagen. Auf der Internetseite stellt die Enquete ihre Mitglieder vor und informiert über die neuesten Entwicklungen. Im Enquete-Blog kann jedes einzelne Kommissionsmitglied persönliche Artikel schreiben. Bürger können kommentieren oder gleich ins Forum gehen und mit anderen Nutzern diskutieren. Das eigentlich Revolutionäre verbirgt sich jedoch hinter einem Button mit der Bezeichnung Adhocracy. Wer ihn anklickt, kann sich auf der gleichnamigen Beteiligungsplattform einloggen und wird so vom Zuschauer und Kommentator zum virtuellen Kommissionsmitglied. Hier stehen die Texte der Kommission. Jeder kann sie kommentieren, darüber abstimmen oder sogar eigene Vorschläge einbringen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, was bei Adhocracy gerade der aktuelle Stand ist. Also wir haben 2316 Mitglieder. Die Frage ist nur, führt ein Mehr an Beteiligungsmöglichkeiten wirklich dazu, dass das Interesse an Politik steigt? Dass sich Bürger auch mehr engagieren? Die Zahlen sprechen auf den ersten Blick für ein reges Interesse. Die Internet-Enquete nahm ihre Arbeit im Mai 2010 auf. Im Lauf der Zeit haben sich über 2000 Menschen angemeldet und Kommentare abgegeben. In der Projektgruppe Demokratie und Staat schlug ein Bürger beispielsweise vor, alle Dokumente und Daten, die von Politik und Verwaltung erhoben werden, der Öffentlichkeit automatisch zugänglich zu machen. Dieses Prinzip der offenen Daten, das in den USA und Großbritannien heute schon viel konsequenter vorangetrieben wird, stieß auf große Unterstützung. 245 Mitdiskutanten waren dafür. Andere Vorschläge, wie zum Beispiel die Gründung eines Internetministeriums, stießen auf Ablehnung. Über diese Vorschläge der Netzgemeinde diskutieren schließlich auch die Mitglieder der Enquete im Plenum. Manche Idee haben sie schon in ihre Handlungsempfehlungen für den Deutschen Bundestag übernommen. Noch sind die Beteiligungszahlen überschaubar. Und das eigentliche Problem wird deutlich, wenn man fragt, wer genau ist diese Netzgemeinde? Die Wissenschaftlerin Janet Hofmann, die ebenfalls der Internet-Enquete angehört, hat beobachtet, über eine Plattform wie Adhocracy beteiligt sich nicht die breite Masse der Bürger, sondern es engagieren sich vor allem diejenigen, die konkrete Interessen verfolgen. Mit anderen Worten, Lobbyisten. Solche Instrumente wie Adhocracy verstärken die Stimme derer, die ohnehin schon artikulationsstark sind, weil sie entweder über Fachwissen verfügen und auch in der Regel gut ausgebildet sind. Und Christoph Bieber ergänzt: Das ist insofern erstmal ja nicht schlecht, aber nicht zwingend demokratisch besser, wenn man dadurch bestimmte Gruppen weiterhin auch ausschließt, die das Internet nicht in ihren Arbeits- und privaten Lebensalltag einschließen und die selbstverständlich mit solchen Verfahren umgehen. Und es ist auch nicht so, dass das ein Problem ist, das sich so allmählich rauswächst. Also auch die jüngeren Nutzer sind nicht zwingend diejenigen, die sich an solchen Bürgerbeteiligungsprozessen dann auch beteiligen. Bürgerbeteiligung übers Internet kann dazu beitragen, dass Menschen besser als in der Vergangenheit über politische Vorhaben und Prozesse informiert werden. Sie kann auch den Dialog und die Debatte zwischen Bürger und Politik fördern. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Bürger am Ende mehr entscheiden können. Man wird niemals eine direkte Demokratie installieren können, wo alle Bürger, die im Prinzip betroffen sind von politischen Entscheidungen, auch aktiv an der Entscheidungsfindung teilnehmen und da mitwirken. Das geht einfach in einer Massendemokratie nicht. Wir werden immer eine schmale Spitze von, ich sage mal, Regelformulierern haben und eine breite Masse von Zuschauern, die vielleicht grummelt und sagt, das gefällt ihr nicht, aber die nicht gleichermaßen aktiv mitwirken kann. Information und Debatte fördern Transparenz im politischen Alltag. Das Wort Transparenz hat einen guten Klang. Im Internetzeitalter hat es aber viele Gesichter. WikiLeaks veröffentlicht geheime Behördendokumente. Plattformen wie Guttenplug decken Plagiate auf. Im Internet kann sich heute jeder über die Nebentätigkeiten von Abgeordneten informieren. Und zahlreiche Städte in Deutschland experimentieren inzwischen mit sogenannten Bürgerhaushalten, bei denen die Bewohner sich in die kommunale Finanzplanung einbringen können. Das Internet des 21. Jahrhunderts schafft einen Grad an Transparenz, der in der vordigitalen Zeit nicht mal ansatzweise vorstellbar war. Doch wie viel Transparenz ist wirklich wünschenswert? Auch der Vorsitzende in der Projektgruppe Demokratie und Staat, Konstantin von Notz, muss, wenn es konkret wird, kurz die Geschäftsordnung bemühen. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass vom SWR Frau Mörtel bei uns ist und Sie schneiden das mit, ja? Ja, ist eine öffentliche Sitzung, insofern okay, aber ich wollte das trotzdem nochmal allen, zur Kenntnis geben, ja? So. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass das hier begleitet wird. Die Forderung nach mehr Transparenz stellt Politiker und Bürger vor eine neue Herausforderung. Also wir haben ja beide Blickwinkel. Wir haben die Politiker, die Entscheidungsträger, die noch nicht in jedem Punkt damit umgehen können, dass es diese Transparenz jetzt gibt, dass sich politische Prozesse dadurch natürlich verändern, die dann hilflos zum Teil reagieren. Mir fallen aus meiner eigenen Fraktion genug Beispiele ein. Der CDU-Abgeordnete Peter Tauber. Ebenfalls Mitglied der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft. Aber umgekehrt ist es auch ehrlich gesagt so, dass offensichtlich auch der Bürger noch nicht ganz verstanden hat, dass dieser Prozess natürlich dazu führt, dass auch das Verfolgen von Demokratie viel anstrengender wird. Weil er kriegt nämlich nicht mehr das Ende eines langen Diskurses präsentiert und kann dann sagen, finde ich gut oder schlecht, sondern er kriegt den ganzen Streit, den ganzen internen Hickhack in Fraktionen, in Koalitionen, in Gremienarbeit rein theoretisch nachvollziehbar mit. Wie unangenehm das werden kann, sowohl für die Partei als auch für die interessierte Öffentlichkeit, das hat die Piratenpartei bereits erfahren, als sie im September 2011 ins Berliner Abgeordnetenhaus einzog. Schon die erste Fraktionssitzung war öffentlich. Kameras waren dabei, die Piraten haben getwittert und gleich vor laufender Kamera über das Amt des Fraktionsvorsitzes gestritten. Auch einfach nicht vermuten, weil wir haben noch nicht mal eine Fraktion. Wir können sie erst nach der konstituierenden Sitzung gründen und ich kann auch erst dann einen Fraktionsvorsitzenden bestimmen. Damit brauchen wir ihn jetzt einfach nicht. Da kannst du noch so oft mit dem Kopf schütteln, wie du möchtest. Gerade bei der Konstituierung der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat man festgestellt, dass in dem Moment, wo man alle Prozesse einsehbar macht, diese Prozesse nicht unbedingt durchführbarer werden auf der Seite der Akteure. Wir sind irgendwie 15 erwachsene Menschen und wir können ja auch einen Großmufti wählen oder so. Ich finde es schade, dass sich das so aufgeregt. Das ist genau die gleiche Hinterkammerpolitik und ist einfach nicht das, was wir als Piraten machen sollten. Ich sehe schon, das ist eine sehr emotionale Geschichte anscheinend auch. Das hat zwar vielleicht einen Glaubwürdigkeitsgewinn gebracht, dahingehend, dass man das ernst nimmt und das Thema Transparenz auch offensiv in den Politikbetrieb hineinbringt. Aber gleichzeitig feststellen muss, dass dann manche Entscheidungen, die man trifft, höhere Kosten in sich tragen. Und das muss ja insgesamt nicht unbedingt effizient und produktiv sein. Spätestens im Zusammenhang mit Verhandlungen kommt die totale Transparenz schnell an ihre Grenzen. Ob Koalitionsverhandlungen zwischen Parteien oder Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, sobald eine Seite schon im Vorfeld völlig offenlegt, zu welchen Kompromissen sie bereit ist, und wo ihre roten Linien sind, schwächt sie ihre Position. All das, was zu Verhandlungen auch gehört, leises Vorfühlen, Sondieren, lautes Nachdenken, wäre kaum noch möglich, wenn alles sofort an die Öffentlichkeit kommt. Und auch die Enthüllungen von WikiLeaks haben der Demokratie vor allem dort gedient, wo Skandale ans Licht kamen. Wie etwa die Tötung von Zivilisten in Bagdad durch US-Soldaten. Doch als WikiLeaks eines Tages auch Klatsch- und Tratschgeschichten aus den US-Botschaften ins Netz gestellt hat, war kaum ersichtlich, was die Bürger davon haben. Andererseits, über die Internetseite des Deutschen Bundestags kann jeder einsehen, welche Nebentätigkeiten ein Politiker hat. Und über das Portal abgeordnetenwatch.de können Politiker, wenn sie es wollen, in einen öffentlichen, für jedermann nachvollziehbaren Dialog mit dem Bürger treten. Damit schafft das Internet eine neue Art der Verbindlichkeit. Äußerungen sind dokumentiert und für jeden Nutzer recherchierbar. So können Politiker nicht mehr so einfach wie früher mal die eine, mal die andere Position vertreten, je nachdem, welche beim jeweiligen Publikum gerade besser ankommt. Und wie die Fälle Wulff oder Guttenberg zeigen, es ist für Politiker generell schwieriger geworden, in der Öffentlichkeit eine Fassade aufrechtzuerhalten, die mit dem wirklichen Leben nicht in Einklang steht. Und das Internet hat noch etwas in die Politik gebracht. Tempo. Angela Merkel soll im Schnitt auf knapp 100 SMS pro Tag kommen. Wenn es jemals eine Politik der ruhigen Hand gegeben hat, so ist daraus längst die Politik des schnellen Fingers geworden. Und vor allem der schnellen Entscheidungen. Ein Beschleunigungsfaktor sind dabei die Online-Medien. Sie leben davon, dass sie möglichst jede Stunde frische Nachrichten servieren. Dadurch sind Politiker oft gezwungen, auf ein unvorhergesehenes Ereignis oder auch nur ein Gerücht innerhalb kürzester Zeit zu reagieren, was sie wiederum von ihrer eigentlichen Arbeit ablenkt. Daneben hat auch die Globalisierung das politische Tempo beschleunigt. Von einem Gipfel geht es zum nächsten. Wichtige Entscheidungen müssen international mit 26 EU-Partnern oder in der Runde der G20 abgestimmt sein. All dies führt nach der Erfahrung der grünen Politikerin Bärbel Höhn zu einer Kurzatmigkeit, die sich über Parteigrenzen hinweg auch in zum Teil schlampig vorbereiteten Gesetzen niederschlägt. Die Entstehung eines Gesetzes, das dauert eine Menge Zeit. Aber die ganz viele Entscheidungen werden in der allerletzten Nacht vorher da noch reingeschrieben. Und das sind ja keine unwichtigen Sachen. Die sind dann einfach mal eben da so in der Nacht nochmal schnell reingeschrieben worden. Dann in der Tat, glaube ich, muss man wirklich überlegen, und wie könnten wir das eigentlich strukturieren, dass da mehr Zeit für so gravierende Entscheidungen bleibt. So wie das Internet die Politik beschleunigt hat, so liefert es, so paradox es klingt, auch die Werkzeuge zu einer Entschleunigung auf der anderen Seite. Das hofft jedenfalls der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Die Schlichtungsgespräche um Stuttgart 21 waren für ihn der Beleg, dass sachliche Diskurse auch im Internetzeitalter möglich sind. Das war ja wunderbar zu sehen, dass es sehr komplex ist, dass es nicht nur Ja und Nein gibt, dass alles lange dauert, dass es A-Gutachten und B-Gutachten gibt. Das war sehr anschaulich zu sehen, wie Demokratie in Wirklichkeit und Politik auch funktioniert. Und diese Langsamkeit entwertet nicht die Qualität einer repräsentativen Demokratie, die sich nochmal dadurch auszeichnet, dass sie sich Zeit nimmt, um zu entscheiden und nicht aufregungsbetroffenheitsorganisiert entscheidet. Die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn jedenfalls hat aus ihren Erfahrungen mit der Internetdemokratie ihre eigenen Schlüsse gezogen. Also das eigentliche Problem, was ich finde, ist, schaffen wir es, wenn wir in der Regierung sind und das tägliche Geschäft haben, noch längerfristige Konzepte zu machen. Deshalb ist es eigentlich umso wichtiger, dass man eigentlich in der Opposition, dass man da eigentlich Konzepte erarbeitet fürs Regieren. Das ist das eigentliche Problem. In der Regierung wird das immer schwieriger, weil man die Zeit, die man einfach braucht für längerfristige Konzepte, gar nicht mehr hat.